Das erste Lied, was ich spiele, ist ein wenig tragikomisch, ist auch nicht von mir. Nun geht die Reise los. Afrika für Affe, Europa für Weiße. Steck die Affe in ein Boot und steck sie auf die Reise. Und das ist auf USA, der gibt es riesen Schreck. Du schaffst uns da nichts was ein, der kann, der hat ein Leck. Afrika für Affe, Europa für Weiße. Steck die Affe in ein Boot und steck sie auf die Reise. Das singt unweigerlich, den Affen hilft kein Stein. Und weil kein Affe schwimmen kann, werden die wohl ersaffen sein. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Steckt die Affen in ein Boot und schickt sie auf die Reise. Jetzt müsst ihr zusammen singen. Die Fische auf den Meeresgrund beginnen gleich zu zechen. Doch dein Fleisch ist ungesund und alle müssen brechen. Afrika für Affen, Europa für Weiße. Steck die Affen in ein Boot und schick sie auf die Reise. Ha! Ja. Die Zettel hier. Ihr kennt vielleicht diese Live-Aufnahmen, wo ich immer den Text vergesse. Klappmeier hält mir das immer vor, deswegen habe ich das jetzt. Aber ich spiele noch ein Lied und dann, ne?